Die südkoreanische Zeitung Hangyore warf am 25. Januar in einem Artikel der Präsidentin Park Geun-hye vor, mit allen raffinierten Mitteln und Methoden die Entscheidung für den Antrag zu ihrer Amtsenthebung zu verzögern.